I feel alive and I don't wanna hide. Yeah, that's what life is for. I'm getting better and I'm fucking 35. Yeah, that's what life is for. Every day's a school day, you know it's true. Rewrite the rules, they're written by fools. Hey, we could be equal, no one would lose. And that's what life is for. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zur Sendung »Wenn behindert normal wird – warum es keinen Unterschied braucht«. Diese Sendung findet momentan im Rahmen der Aktionstage zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Mein Name ist Sophia Goldhammer und ich freue mich auf 4 folgende Sendungen mit Ihnen. In diesen Sendungen spreche ich mit Leuten, die selber Behinderungserfahrungen haben oder auch sich mit Inklusion beschäftigen. Wir wollen Themen besprechen, die alle etwas angehen und möglicherweise auch herausfinden, dass Inklusion doch ein Gesellschaftsmodell für alle ist. Ich freue mich, dass Sie zuhören und wünsche Ihnen damit viel Spaß. Dann würde ich dich bitten, dich vorzustellen. Ja, ich bin Anna, ich bin 34 Jahre alt, lebe in Leipzig mit meiner Partnerin in einer schönen Sonnenwohnung, die wir letztes Jahr bezogen haben, und arbeite für eine Mixed-Abled-Tanzkompanie, das Tanzlabor Leipzig. Damit es fair ist, stelle ich mich auch vor. Mein Name ist Sophia Goldhammer, ich werde dieses Jahr 30 Jahre alt, lebe mit meiner Frau und meiner halbjährigen Tochter in Bölitz-Ehrenberg in Leipzig. Ich bin Sozialarbeiterin und setze mich sehr, sehr gerne auch während meiner Elternzeit für Inklusion ein. Und habe dabei sehr viel Spaß, weil ich finde, dass das ein Gesellschaftsmodell sein sollte und nicht irgendwas, was Menschen mit Behinderung angeht. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Wir sprechen heute miteinander, um ein wenig über Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen zu sprechen, beziehungsweise um mal so ein bisschen was von deiner Lebensgeschichte auch zu erfahren. Ja. Du hast studiert, liebe Anna. Was hast du studiert und wie kam es dazu? Ich habe einen Magister in Soziologie mit den Nebenfächern Psychologie und BWL und dann noch einen Bachelor im Anschluss gemacht in Kommunikations- und Medienwissenschaften. Wie ich dazu gekommen bin, hast du gefragt? Genau. Ja, also nach dem Abi war mir nicht ganz so klar, wo es hingehen sollte für mich. Und letztendlich habe ich dann die Universitätsbroschüre mit den Studiengängen durchgelesen und bin bei Soziologie hängen geblieben. Da gab es irgendwie eine Beispielvorlesung, wo es um Liebe oder Geld, was ist wichtiger, ging. Und das fand ich eine interessante Frage und habe mich sehr, sehr spontan für Soziologie entschieden, habe aber auch gleichzeitig immer noch geguckt, ob der Studiengang denn, also ob das Institut in einem Haus ist, was barrierefrei zugänglich ist. Weil ich damals dachte, dass wenn das Institut barrierefrei zugänglich ist, dann sind auch alle Vorlesungen für mich barrierefrei zugänglich. Und da habe ich natürlich nur die Studiengänge generell angeguckt, die in barrierefreien Häusern waren. Ja, was heißt das für dich im Speziellen barrierefrei? Genau, also ich sitze im Rollstuhl. Das heißt, für mich ist wichtig, dass es einen ebenerdigen Zugang gibt, einen Fahrstuhl, eine Behindertentoilette im Haus und dass es relativ zentral auch gelegen ist und nicht irgendwo weit draußen. Ja. Und das war bei Soziologie am Anfang gegeben. Hat sich ja später herausgestellt, dass die Vorlesungen natürlich an einem Ort waren, der nicht unbedingt barrierefrei war. Aber ja, das lernt man halt dann erst später. Genau, also so bin ich zur Soziologie gekommen und es hat auch tatsächlich geklappt. Also ich habe einen Studiengang gefunden, der nicht nur am Anfang interessant war, sondern tatsächlich auch während des Studiums mich sehr interessiert hat. Also ich habe gemerkt, dass mir gesellschaftliche Zusammenhänge, also es macht mir Spaß, das zu untersuchen und zu erforschen und darüber zu reden. Ja. Und so habe ich das auch abgeschlossen, das Studium. Und ja, dann hatte ich ein Studium, aber wusste trotzdem nicht, wohin mit mir. Weil mit Soziologie ist es dann doch ein bisschen schwierig, wenn man nicht noch eine andere Zusatzqualifikation hat, einen Job zu finden. Ja. Und Hättest ja, das. wahrscheinlich dich wissenschaftlich weiterqualifizieren können, um dann wissenschaftlich zu arbeiten, aber Genau, das hätte ich machen können. War in dem Moment nicht so auf meinem Schirm oder ich habe da keine Möglichkeit oder keine Gegebenheit gesehen für mich und habe dann nach einem Jahr überlegen, dann mich tatsächlich nochmal entschlossen, ein Studium, ein Zweitstudium zu beginnen. Ja. Das Zweitstudium war dann Kommunikations- und Medienwissenschaften. Einerseits, weil ich mich schon immer für Medien interessiert habe und auch schon während meines Soziologiestudiums so ein bisschen in diese Richtung gegangen bin, wenn es so um Abschlussarbeiten und sowas ging. Ja. Und Die Medien haben andererseits. ja sehr viele gesellschaftliche Prozesse auch aufgegriffen, oder? Also das gesellschaftliche Prozesse haben sich ja auch sehr in die Medien wahrscheinlich verlagert, gerade durch so soziale Netzwerke wie Facebook, damals noch Genau. StudentVZ wahrscheinlich oder Twitter und wie sie alle heißen. Genau, also diese ganzen gesellschaftlichen Prozesse waren halt in den Medien und für mich auch gut zugänglich. Also in Medien kannte ich mich schon immer aus und hatte immer einen Zugang. Es gab wenig Barrieren für mich, weil ich einfach meinen PC anschalten muss oder meinen Fernseher anschalte oder mein Handy nutze. Und da gab es für mich keine Barrieren. Für viele andere Menschen gibt es da Barrieren, aber für mich gab es keine Barrieren, weshalb ich einen guten Zugang hatte und das für mich eine Art der Teilhabe auch war, viel in den Medien zu sein, viel früher in sogenannten Chatrooms zu sein oder in Foren. Und da hatte ich quasi meine Kontakte dann. Ja. War es für dich Und auch barrierefreier, weil die Leute keine Vorurteile dir gegenüber haben konnten, weil sie dich auch in den Medien nicht zuerst sehen konnten? das auf jeden Fall auch. Also ich habe nicht, also gerade so in meinen Jugendjahren nicht wirklich gesagt, dass ich im Rollstuhl sitze. Also das Ja. habe ich nur sehr, sehr wenigen erzählt und hatte viel Kontakt einfach auch so mit Menschen, ohne dass das ein Thema war. Und manchmal habe ich es erzählt, das ging manchmal gut, manchmal nicht gut. Ja. genau, das hat auf jeden Fall einen Einfluss gehabt darauf. Und genau. Okay. Und gleichzeitig, also weshalb jetzt Kommunikations- und Medienwissenschaften, ich dachte halt auch, Kommunikation braucht man halt irgendwie in allen Lebensbereichen. Irgendwie, und ich dachte, das ist eine gute Zusatzqualifikation zu meinem Erststudium. Ja. Zurück zum Thema Barrieren. Hast du momentan Arbeit? Genau, ich arbeite momentan beim Tanzlabor Leipzig. Das Mhm. ist eine Mixed-Able-Tanz-Company, bei der Menschen mit und ohne Behinderung zusammen tanzen. Und ich bin dort im Bereich für Öffentlichkeitsarbeit und inklusive Kommunikation zuständig. Also genau, ich betreue den Internetauftritt, die Social-Media-Kanäle und sorge auch dafür, dass Flyer in Brailleschrift bedruckt werden. Brailleschrift, eine erhabene Punktschrift, mit der auch sehbeeinträchtigte und blinde Menschen sich Texte zu eigen machen können. Oder auch kurz Blindenschrift. Ich schreibe Texte in leichte Sprache um und koordiniere dann die Prüfung. Ja. Solche Sachen mache ich beim Tanzlabor Leipzig. Ich arbeite auch mit den TänzerInnen des Tanzlabors zusammen und gemeinsam erarbeiten wir gerade eine Checkliste für inklusive Tanzanleitungen und machen mehrere Videoprojekte. Also ich bin in vielen Bereichen dort vertreten Ja. und es macht mir auch sehr viel Spaß. Klingt toll. Und weil das so viel Lust auf Tanzen macht, jetzt hier ein Song für euch von Pink und ihrer Tochter Willow, Cover Me in Sunshine. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. places. All these mountains are just some tiny hills. Wild flowers, they keep living on high. Oh, they're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place? Bedecke mich mit Sonnenschein. Eine sehr, sehr schöne Botschaft, die du da für uns ausgesucht hast, liebe Anna. Wir sind hier bei der Sendung Wenn behindert normal wird, warum es keinen Unterschied braucht. Ich rede mit Anna über Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitschancen für Menschen mit Behinderung. Wir sprachen bisher darüber, was sie studiert hat und wie sie jetzt in ihre Arbeitsstelle kam, nämlich beim Tanzlabor in Leipzig. Und dort hast du dich ganz normal beworben, weil die Stelle öffentlich ausgeschrieben war? Oder wie kamst du dahin? Nicht ganz. Ich habe schon immer beim Tanzlabor auch mitgetanzt als Mitglied, schon seit über 10 Jahren. Bin quasi schon seit Gründung des Tanzlabors dabei, habe bei der ersten Tanzproduktion mitgemacht. Und während meines Studiums der Kommunikations- und Medienwissenschaften habe ich immer mal wieder ausgeholfen und mal einen Flyer entwickelt und dort verschiedene Kleinigkeiten erledigt. Und daraus ist ein Minijob entstanden. Ja. Welcher dann letztes Jahr im August auch zu einem sozialversicherungspflichtigen Job geworden ist. Ja. Nach fast 10 Jahren. Der Nach fast 10 Jahren. Teilnahme und Mitarbeit und. Genau, und das ist auch mein erster sozialversicherungspflichtiger Job. Mit fast 30. Ja, genau. Läuft. Hast du Kontakt zu anderen Menschen im Rollstuhl und weißt, wie da so das Alter für den ersten sozialversicherungspflichtigen Job ist? Also ich kenne ganz verschiedene Lebensentwürfe von Menschen im Rollstuhl und ich weiß, dass es halt nicht immer leicht ist, einen Job zu bekommen. Ja. Es gibt Menschen, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten, die ich kenne. Es gibt Menschen, die tatsächlich einen vollen 8-Stunden-Job haben und das auch direkt nach dem Studium bekommen haben. Mhm. Und es gibt eben Menschen, die auch relativ lange eher kleinere Jobs hatten und ganz viele unterschiedliche Biografien. Und es ist aber immer nie leicht. Mhm. Ja. Das ist vielleicht auch immer noch mal interessant für unsere ZuhörerInnen zu wissen, dass Behinderung ja nicht gleich Behinderung ist. Ne? Also es gibt ja auch verschiedene Gründe, warum man im Rollstuhl sitzen kann. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten von den Menschen, logischerweise. Da scheiden wir uns ja alle auch nicht. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Situationen, aus denen heraus wir kommen und eben versuchen, in Arbeit zu gehen. Genau. Das hat alles einen Einfluss darauf, ob wie unser Arbeitsleben am Ende aussieht. Und ich denke halt, dass es für Menschen mit Behinderung doch einige strukturelle Hürden gibt, die halt zusätzlich noch genommen werden müssen. Und das erschwert es halt in vielen Bereichen dann doch. Kannst du diese Hürden benennen? Also grundsätzlich denke ich natürlich, dass eine erste Hürde der Zugang zu einem inklusiven Bildungssystem ist. Um den Zugang zu inklusiver Bildung festzustellen, richtet man sich am besten an der Exklusionsquote aus. Die liegt oder lag in Deutschland 2018, 2019 bundesweit bei 4,4%. Das heißt, 4,4% aller SchülerInnen mit Förderbedarf sind auf eine Förderschule gegangen und nicht auf eine andere allgemeine Schule. Dem ist hinzuzufügen, dass einige Bundesländer das Förderschulprinzip abgeschafft haben. Ja. Wenn man natürlich keinen Zugang zu einem Bildungssystem hat, dann kriegt man auch nicht den Abschluss, der notwendig ist, um bestimmte Studiengänge oder was auch immer überhaupt anzugehen. Mhm. Da ist schon mal eine erste Hürde. Dann ist es aber, selbst wenn man wie ich jetzt ein Studium abgeschlossen hat, gibt es natürlich trotzdem noch bestimmte Rahmenbedingungen, die einfach passen müssen, wenn man ein Jobangebot annimmt als Mensch mit Behinderung. Also für mich ist es nicht nur relevant, ob der Job inhaltlich passt, sondern für mich müssen auch bestimmte Rahmenbedingungen einfach passen. Das heißt, es muss eine barrierefreie Arbeitsstelle sein, wo ich auch reinkomme. Es muss da auch gut hinkommen können. Ja. Und dann bräuchte ich da auch für dein Studium galten im Endeffekt. Genau, die gleichen Bedingungen, die für mein Studium galten, müssen auch am Ende für meinen Arbeitsplatz gelten. Und damit fallen tatsächlich natürlich einige Arbeitsplätze einfach mal von vornherein schon weg. Ja. Wenn das in einem Haus ist, das Treppen und Stufen hat und es dort jetzt nicht irgendwie in der nächsten Zeit ein Lift eingebaut wird, dann, dann fällt der Arbeitsplatz einfach weg. Die Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes ist in § 164 des Sozialgesetzbuches 9 geregelt. Demnach besteht für schwerbehinderte Menschen ein Anspruch auf das Einrichten eines behindertengerechten Arbeitsplatzes. Die Schaffung eines solchen Arbeitsplatzes darf weder aus finanziellen noch aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt werden. Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden dabei von den Integrationsämtern unterstützt. Schwerbehinderte Menschen haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist. Und gleichzeitig, was bei mir auch wichtig ist, ist, dass die Möglichkeit zu haben, flexible Arbeitszeiten mir nehmen zu können, auch weniger arbeiten zu können. Also häufig werden halt Vollzeitstellen oder Teilzeitstellen angeboten. Mhm. Aber für mich wäre es zum Beispiel günstiger, wenn ich ein bisschen weniger als Teilzeit arbeiten könnte, also etwa so 15 Stunden. Ja. Weil ich durch meine Erkrankung, ich habe eine Muskelerkrankung, bin ich nicht ganz so stark belastbar und brauche deshalb nicht so viele Stunden, um meinen Arbeitsalltag gut auszufüllen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, du bist nicht sehr belastbar? Ich meine, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, ich gehe 40 Stunden arbeiten, habe noch zwei Kinder zu Hause, mach den Einkauf, mach den Haushalt. Warum kann diese Anna da jetzt nicht mehr als 15 Stunden arbeiten? Kannst du das vielleicht greifbarer für unsere ZuhörerInnen machen? Genau, also ich bin relativ schnell erschöpft. Also durch meine Muskelerkrankung habe ich einfach generell sehr, sehr wenig Kraft. Und diese Kraft wird auch schon von ganz normalen Alltagsdingen stark aufgefressen. Also allein wenn ich mich früh anziehe, mir die Zähne putze und die Haare kämme, bin ich danach schon etwas erschöpfter. Ja. Ist dann quasi schon ein großer Teil meiner Energie weg und dann kommt nochmal der Arbeitsalltag und ja auch noch alles andere, irgendwo hinfahren, und das raubt Energie und deshalb kann ich nicht genau auf dem gleichen Level sein wie jetzt vielleicht jemand, der keine Behinderung hat und brauche einfach eine andere, also kürzere Arbeitszeiten. Also ich bringe trotzdem eine gute Leistung in der Arbeitszeit, in der ich verfügbar bin, aber es geht halt nicht 40 Stunden. Das habe ich für mich einfach gemerkt. Ja, das heißt, eigentlich ist dein Alltag wie Leistungssport, weil einfach alles eine sehr, sehr große Anstrengung ist. Also ich brauche in bestimmten Dingen mehr Zeit. Ganz simpel zum Beispiel bei der Toilette. Es dauert einfach deutlich länger und ist auch für mich anstrengend. Das ist für mich keine Pause, wenn ich auf Toilette gehe, sondern ist tatsächlich eine kleine Kraftanstrengung. Ja. Wonach ich dann eigentlich immer erstmal wieder eine kleine Pause brauche. Ja. Und das ändert halt ein bisschen, wie ich meinen Alltag gestalte. Und es wäre schön, wenn es auch Jobangebote geben würde, die so flexibel sind, dass es für viele Menschen machbar wäre, den Job anzunehmen. Ja. Also ich stelle mir zum Beispiel auch vor, dass, wenn es jetzt eine 40-Stunden-Stelle ist, dass man zum Beispiel in einer Art Tandem-Situation miteinander arbeitet. Also, dass man generell einfach zu zweit eine Stelle besetzt und das gut ausgleichen kann. Das, was der eine gerade nicht kann, kann der andere vielleicht ausgleichen. Und umgekehrt. Ja, Das ist übrigens auch einer der Punkte, wo ich sage, dass hier ist Inklusion einfach auch ein gutes Gesellschaftsmodell, ne? Weil viele sind, glaube ich, auch sehr angestrengt mit ihren 40 Stunden, die sie gehen. Und wie viel hätten wir davon, wenn wir aus einer 40-Stunden-Stelle zwei 20-Stunden-Stellen machen würden oder eine 15- und eine 25-Stunden-Stelle machen würden? Was könnten wir Menschen dann in der Freizeit anders machen, ne? Wir könnten uns mehr erholen, wir könnten Genau. vielleicht dadurch auch wirtschaftlich nochmal anders agieren, weil wir dann auch Zeit hätten, das Geld wieder auszugeben, was wir verdient haben. Genau. Also ich glaube, dass tatsächlich flexible Arbeitskonzepte nicht nur für Menschen mit Behinderungen relevant sind, sondern eben auch für alle anderen Menschen. Weil es gibt einfach so viele unterschiedliche Menschen und so viele unterschiedliche Lebensentwürfe. Ja. Da gibt es auf jeden Fall nicht nur die Menschen, die 40 Stunden in der Woche arbeiten möchten, sondern Ja. es gibt auch die, die glücklich sind mit einer 25-Stunden-Stelle. Ja. Das, also ich kann das zunehmend verstehen. Und ich glaube, dass wir mit weniger Arbeit auch etwas glücklicher sein könnten. Das auf jeden Fall. Also Auf jeden Fall. es ist einfach schön, wenn es eine gewisse Balance gibt zwischen Arbeit und dem privaten Leben. Also ich glaube, man kann in der Arbeit sehr viel Glück auch erfahren und gleichzeitig denke ich, dass es einfach beides wichtig ist. Arbeit und Privatleben. Ja. Und weil es immer noch keine ordentlichen Arbeitskonzepte für Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt, hier ein weiteres Lied, was Anna ausgesucht hat. Ingrid Michaelson mit Smallest Light. Break my heart, break my hand. You can take anything but my plans. Ooh, I got big things to do. You can laugh, have your fun. I'll be standing right here when you're done. You don't see us, doesn't mean that we don't exist. Sometimes the smallest light shines so bright. Yeah, sometimes the smallest light shines so bright. I got heart, it's enough. It's the only thing left that they can't pull apart. And when they try, I'll fly. I can win, but there's a cost. You can't lose what you've already lost. Oh, I got big things to do. Just because you don't see. Doesn't mean that we don't exist. Sometimes the smallest light shines so bright. Yeah, sometimes the smallest light shines so bright. Just begun to see. Ooh, what I can only just begun. Nur weil ihr uns nicht seht, heißt es nicht, dass wir nicht existieren. Ein Zitat aus dem Lied, das soeben gespielt wurde von Ingrid Michaelson, Smallest Light, kleinstes Licht. Wir sind hier nach wie vor in der Sendung, wenn behindert normal wird, warum es keinen Unterschied braucht. Und ich rede weiterhin mit Anna und komme nun schon fast zu den letzten Fragen. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt bei einem Projekt gelandet bin, was auch einen Mehrwert für mich, für die Gesellschaft bringt. Das wäre mir auch in Zukunft wichtig, dass ich Jobs habe, wo ich das Gefühl habe, dass das die Gesellschaft in irgendeiner Form verändert und da etwas reinbringt. Ja, wenn du sagst, in Zukunft, möchtest du gerne deinen Job wechseln? Also erstmal nicht. Ich bin eigentlich ganz froh, beim Tanzlabor Leipzig zu sein. Gleichzeitig wünsche ich mir halt ein bisschen mehr Sicherheit. Also ich würde gerne einen festen Job haben, wo ich nicht die Sorge habe, dass die Projektgelder irgendwann nicht mehr bezahlt werden. Mhm. Und das teilen sich ja ganz viele Menschen mit mir, ob mit oder ohne Behinderung. Ja. Es gibt einfach gerade ganz viele Jobs und ganz viele Bereiche, in denen es halt diese Jahresverträge nur gibt. Und ja. Das wäre so ein Traum, den ich hätte, diese Sicherheit zu haben. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber erstmal natürlich sehr froh, überhaupt die Möglichkeit zu haben, einen sozialversicherungspflichtigen Job zu haben. Ja, und damit ja auch ein selbstständiges Leben leben zu können. Genau, also es ist, ist schon ein Unterschied, weil ich jetzt plötzlich das Gefühl habe, ich trage bei zum Einkommen, zur Wohnsituation und das fühlt sich natürlich ganz anders an, als wenn ich jetzt weniger Geld verdiene. Ist es jetzt privat mit deiner Partnerin gemeint oder ist es gesellschaftlich gemeint? Das ist privat gemeint. Das fühlt sich an. Aber in der Gesellschaft ist es natürlich sehr angesehen, wenn man einen Job hat und selbstständig ist. Das ist für mich jetzt kein Kriterium, wonach ich Menschen beurteile. Ja. Aber gleichzeitig fühle ich mich natürlich auch wohl, dass ich sagen kann, ja, ich arbeite da und da und mache das und das. Und fühlt sich natürlich gut an. Ich kann der Gesellschaft vielleicht auch mal was zurückgeben. Ich kann auch mitsprechen. Ich werde nicht danach beurteilt, dass ich ja hier vom Staat alles gezahlt bekomme. Ne? Solche Sachen vielleicht auch spielen damit rein? Ja, vielleicht. Obwohl ich grundsätzlich also denke, wir leben in einem sozialen System und in diesem sozialen System muss so sozial sein, dass es auch Menschen gibt, die eben vom Staat auch die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, ohne dass immer verlangt wird, dass man sich rechtfertigen muss und sich schlecht fühlen muss. Oh ja, ja. Ja, ja. Ja, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mit meinem Job die Möglichkeit habe, selbstständig zu sein und mein Leben unabhängig von bestimmten Ämtern finanzieren zu können. Mhm. Arbeitgeber haben die Möglichkeit, wenn sie Menschen mit Behinderungen einstellen wollen, über Anträge Gelder zu erlangen, um zum Beispiel bauliche Maßnahmen durchzuführen, die dann Barrierefreiheit ermöglichen. Mhm. Für dich noch andere Punkte, die du an Arbeitgeber herantragen möchtest, die sie in Angriff nehmen können, um es vielleicht noch einfacher zu machen? Genau, tatsächlich die Kommunikation. Also mir reicht es nicht, wenn da drunter steht, Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Ja. Weil der Satz sowieso absurd ist, weil gleiche Eignung kaum geschehen kann, wenn das ganze System schon problematisch ist. Ja. Aber eine offene Kommunikation, vielleicht auch von vornherein zu sagen, das und das und das ist barrierefrei bei uns schon im Betrieb. Mhm. Und das und das, das fehlt noch. Wir sind bereit, das anzugehen, wenn du dich bei uns meldest, wenn du eine Bewerbung schreibst, dann schauen wir, was machbar ist. Genauso mit den Zeiten zu kommunizieren. Ne? Also das ist jetzt als 40-Stunden-Stelle ausgeschrieben. Wir sind bereit, da flexibel zu sein. Wir sind bereit, 2 Leute einzustellen. Also einfach ein bisschen Flexibilität zu kommunizieren und von vornherein auch die Barrierefreiheit zu kommunizieren. Was ist barrierefrei, was ist nicht barrierefrei? In Leipzig gibt es dafür ein Projekt namens Aufschwung. Aufschwung steht für Aktivierung und Vermittlung schwerbehinderter Menschen und nachhaltige gesellschaftliche Inklusion. Die Unternehmen finden im Projekt Betreuung aus einer Hand. Als Servicestelle will Aufschwung über Fördermöglichkeiten informieren, zur Eingliederung beraten und gleichzeitig Fachkräfte mit Behinderung vermitteln. Das würde mir eine Menge Stress und Arbeit ersparen, weil am Ende muss ich das ja sonst herausfinden. Anna, ist es denn schon oft vorgekommen, dass du Ablehnungen bekommen hast oder nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurdest, weil du angegeben hast, dass du eine Behinderung hast? Oder es ist noch nicht so oft vorgekommen, weil tatsächlich ich mich in vielen Bereichen gar nicht beworben habe, weil ich schon gesehen habe, dass das nicht funktioniert. Oh. Und dann relativ schnell diesen Schlenker zum Zweitstudium gemacht habe und danach so ein bisschen das mit dem Tanzlabor Leipzig einfach probiert habe und gehofft habe, dass irgendwann mehr wird. Also das war so ein bisschen auch Strategie. Und ich denke, dass es auch eine sinnvolle Strategie ist, in einem Bereich schon zu sein und dann dahin zu arbeiten, dass sich dort mehr Chancen ergibt. Ja, die Basis zu stärken und von dort aus dann auszustromern. Gibt es noch etwas Abschließendes, was wir bisher vergessen haben, wo du sagst, oh, das müssen die Leute irgendwie unbedingt noch wissen? Zum Thema Arbeiten mit Behinderung oder Barrieren im Kontext von Arbeit oder was müssen die Leute über das Tanzlabor wissen? Über das Tanzlabor müssen die Leute wissen, dass wir versuchen, dass Menschen in verschiedenen, dass Menschen mit Behinderung sich in verschiedenen Rollen ausprobieren können. Also das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der gilt nicht nur fürs Tanzlabor, sondern der gilt für die Gesamtgesellschaft. Also es reicht nicht nur, dass es Menschen mit Behinderung gibt, die mal ins Museum dürfen oder sich mal eine Tanzveranstaltung angucken dürfen, sondern mir ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderung TänzerInnen sein können. Mir ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderung ChoreografInnen sein können, dass sie in der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten können, dass sie Leitungspositionen haben können. Also ich möchte, dass Menschen mit Behinderung wirklich in allen Bereichen unserer Gesellschaft vertreten sind. Und das ist nicht nur fürs Tanzlabor wichtig, sondern auch für alle anderen Bereiche. Ja, okay. Und für alle ArbeitgeberInnen, die noch eine Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit haben, sollten sie eine Stelle frei haben, melden sie sich ans Tanzlabor. Dort wartet Anna auf sie und bespricht gerne auch, auf welche Art und Weise sie ihr Unternehmen barriereärmer gestalten können. Und wenn sie dann auch noch die Stelle übrig haben, dann wird sich Anna sehr, sehr gerne darauf bewerben, so wie ich es jetzt gehört habe. Wenn es eine relativ sichere Stelle ist, auf jeden Fall. Okay, liebe Anna, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne und wissensschaffende Gespräch. Ja, gerne. War sehr informativ und wir haben viel gelernt darüber, wie es sein kann und wie so ein Leben mit Behinderung und Arbeit auch funktionieren kann. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Hoffe, dass das Tanzlabor weiterhin bestehen bleibt. Das wünsche ich mir natürlich auch so, ganz unabhängig von deiner Arbeitsstelle, oder nicht? Ja, sowieso. Und wünsche dir aber auch sonst alles Gute. Herzlichen Dank. Danke dir. Nun kommt zum Ausklang für dieses Gespräch und als Vorbereitung auf das Neue ein bisschen zum Entspannen. Ain't No Love in the Heart of the City von der Bobby Blue Band. Auch dieses Lied hat Anna ausgesucht. Viel Spaß. That's why I said, ain't no love in the heart of the city. Gibt es wirklich keine Liebe im Herzen unserer Stadt? Das ist eine gute Frage. Mein nächster Interviewpartner Tom behandelt für sich und für viele andere das Thema Macht. Darum soll es im nächsten Gespräch gehen. Viel Spaß dabei. Die Einsendung umfang und bin 30 Jahre alt. Okay, Tom Hoffmann und 30 Jahre alt. Und was machst du zurzeit beruflich? Ich mache mein Gewerbe. Quabes, Projekthintergrund. Menschen, die als behindert gelten, haben häufig keinen oder einen erschwerten Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Das Projekt Quabes, Qualifizierung von Bildungsfachkräften in Sachsen, möchte dieser Tatsache entgegenwirken, indem es Menschen, die als behindert gelten, in einer dreijährigen Vollzeitqualifizierung eine neue Arbeitsperspektive eröffnet und somit Teilhabemöglichkeiten schafft. Grundlegende Idee des Projektes ist es, das Wissen und die Lebenswelt von angehenden Bildungsfachkräften aus Expertinnensicht an Lehr-, Fach- und Führungskräfte vermittelt wird. Die bisher an Universitäten gelebte Praxis, über Menschen mit Behinderung zu sprechen, soll aufgebrochen werden und somit die Annahmen über den Personenkreis der Menschen, die in einer behinderten Wirklichkeit leben, dadurch vielfach beeinflusst und verändert werden können. Und ihr arbeitet sozusagen an der Uni mit Studierenden und wollt, dass dort mit euch und nicht über euch geredet wird? Auch. Und ihr habt dort auch eigene Themen. Jeder hat sein eigenes Thema. Ja. Und ich habe gelesen, dass dein Thema sich um Macht dreht. Auch und Inklusion. Ja, Macht und Inklusion. Und Bildung auch. Bildung auch. Noch, ja. Ja. Das sind drei große Themen, ne? Ja. Mich persönlich würde am ehesten Macht interessieren. Und als wir eben schon ein bisschen geschnattert haben, haben wir da auch schon festgestellt, dass es da viel interessante Punkte gibt. Zum Beispiel, dass du sagst, Machtverhältnisse bestehen immer überall in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und als ich dann gefragt habe, ob du die Machtverhältnisse gern ausgleichen möchtest, hast du aber auch mit Nein geantwortet. Ja. Genau. Kannst du vielleicht erklären, warum? Weil ich ja nicht gegründet bin, dann habe ich ja keinen Lebensangriff. Wenn wir keine Macht haben, haben wir kein Lebensangriff. Ja. Das heißt, wir brauchen Macht, um überhaupt motiviert zu sein, zu leben, uns für irgendwas zu bemühen, etwas als Ziel zu haben. Genau. Das heißt, du glaubst, wir haben alle ein Machtbedürfnis. Ja. Ja. Was macht Macht mit dir? Wie fühlt sich das für dich an? drei Lagen zurück und auch manchmal sehr traurig und relativ gut und manchmal sehr traurig. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Gefühle, oder? Fühlt sich ein bisschen gut an, weil man dann auch ein bisschen mitbestimmen kann. Oder wenn man dann überhaupt mitbestimmen kann. Ja. Und traurig, weil Macht auch oft ausgenutzt wird, oder? Auch. Und weil... Weil man sich, wenn man die Macht nicht hat, vielleicht auch schwach fühlt. Alles zusammen, ja. Also da ist noch sehr viel mehr sozusagen. Ja. Ja. Das heißt, Macht ist für dich auch etwas Negatives. Auch. Ja. Tom wird von einem Assistenten begleitet. Er hilft ab und zu beim Gespräch, wenn wir uns nicht verstehen. Das sagen gute und schlechte Perspektiven. Das heißt, alles, was positiv gesehen werden kann, kann aus der entgegengesetzten Richtung immer negativ gesehen werden. Es wird auch immer so sein, wenn man das so betrachtet. Ja. Was würdest du denn am liebsten mit der Macht machen? Man kann gar nicht so ein großer Man kann darauf nicht so einen großen Einfluss nehmen, sagst du. Das heißt, du sagst, es ist eher so naturgegeben. Ja. Es gibt eine Stimme aus dem Off. Das ist ein wunderbares Streitthema, ne? Also im Sinne von, wirklich, da ist alles drin, was du verschiedenartig betrachten kannst und da kannst du dich stundenlang drüber unterhalten. Also. Ja. Ja. Das stimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich da auch manchmal selber am Kreis dreht und feststellt, jetzt weiß ich selber nicht mehr, was ich eigentlich, welcher Meinung ich eigentlich bin, oder? Ja, ist eher nicht so. Ist nicht so? Du bist also ziemlich klar in deiner Meinung. Nee, aber man kommt immer weiter. Oh ja, stimmt. Woran man dreht sich nicht im Kreis. Ah, okay, man kommt immer weiter voran, dreht sich aber nicht im Kreis. Was ist denn dein Ziel zum Thema Macht? Ja, mein Ziel ist, ja, die Leute sollen sich selber reflektieren. Und sensibilisieren. Ja. Ja. Das heißt, es ist eher so ein Ding von, ey, ist euch schon mal aufgefallen, dass hier irgendwie Macht am Werk ist? Ja. Ja. Und dass es hier Machtverhältnisse gibt. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Ja. Also im Endeffekt geht es ja auch sehr viel um Selbsterkenntnis einfach. Nur anzuregen. Ja. Nur anzuregen, ja. Das heißt, du willst dich auch gar nicht einmischen in das Machtgefüge, sondern aufmerksam darauf machen, dass Leute das mal in den Blick fassen. Ja. Wir werden von Grund auf hineingeworfen. Aha. Das steht für dich komplett fest, dass wir da einfach so reingeworfen werden, ne? Ja. Ich spiele sehr, sehr gerne Impro-Theater. Und dort spielen wir auch immer wieder mit Status. Das heißt, es gibt einen Hochstatus und einen Tiefstatus. Und das Spannendste daran ist, dass der Hochstatus sich nicht selber spielen kann. Jeder kann behaupten, er sei ein Hochstatus, aber wenn der Tiefstatus das nicht untermauert, gibt es diesen Hochstatus. Ja. Es braucht immer denjenigen, der sich sozusagen fügt und der sagt, oh ja, mein Herr, oh, ja. Königin oder was auch immer. Ne? Also es braucht immer den Tiefstatus, damit der Hochstatus überhaupt Bestand hat. Ja. Jetzt haben Sie, liebe ZuhörerInnen, kurz eine Möglichkeit, selber drüber nachzudenken, ob Sie ein Tief- oder ein Hochstatus sind. Sag mir, wo du stehst, von Oktoberclub. Sag mir, wo wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn, Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Gibst, wenn du redest, vielleicht dir die Blöße, noch nie überlegt zu haben, wohin. Du schmälerst durch Schweigen die eigene Größe. Ich sag dir, dann fehlt deinem Leben der Sinn. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Ein Recht darauf, dich zu erkennen. Auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen und darum zeig mir dein wahres Gesicht. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Willkommen zurück bei Wenn behindert normal wird, warum es keinen Unterschied braucht. Ich unterhalte mich gerade mit dem Quabis-Mitarbeiter Tom über Macht. Also, viel Spaß. Ergibt sich daraus nicht auch eine Forderung, dass wir vielleicht häufiger auch mal Nein sagen sollten? Woran? Na, dass wenn wir mitmachen, wir ja bestimmte Machtverhältnisse sozusagen aufrechterhalten? Ja. Das, ja. Dass sich selber als handlungsfähig auch zu erleben. Ja. Was ist denn als was selbstbestimmt? Als teilhabend? Genau. Woran liegt es denn, dass das so ist? Wenn das überall auch. Weil wir gehen ganz mit anderen. Oder einige wenige Wochen. Das. Nein, und warum? Ja. Was hindert die anderen daran, das auch zu machen? Die müssen so haben und machen gut eine solche. Den Mut zu haben und ihre, die Fähigkeit, ihre Macht einzusetzen, meinst du, das sind die Sachen, die ihnen fehlen? Ja. Weil sie sich vielleicht auch nicht mächtig fühlen. Ja. Ja. Ja, wer sich nicht mächtig fühlt, dem fällt es sicherlich schwer, auch Macht anzuwenden, sich anzueignen, zu nutzen, durchzusetzen. Und da geht es ja gar nicht um was Gewaltvolles oder Aggressives, sondern überhaupt ist mal die Macht, etwas selbstständig herzustellen und sich sozusagen nicht immer in so ein Gefüge auch schmeißen zu müssen. Zustimmendes Nicken. Heißt das jetzt, wir werden an irgendeiner Stelle entmächtigt oder wir werden einfach nie unserer Macht bewusst gemacht? Ja, nein, so weit. Dass wir nie bemächtigt werden, also nie darauf hingewiesen werden, wie es eigentlich zusammenhängt. Ein Hoch auf die Bildung. Ja. Aha. Wir die ganze Liebe. Es wäre schlimm, wenn das, also es ist schlimm, wenn das, das ganze, wenn man da das ganze Leben dran gehindert wird. Erlebst du das so? Was? Daran gehindert zu werden? Deine Macht anzuwenden? Nee, weil ich mache auch was anderes. Mhm, du machst auch was anderes? Ja, und laufe nicht so sehr mich. Ja, du bist nicht so ein klassischer Mitläufer. Ja. Nee. Das erfordert ja viel Kraft auch, oder? Ja, und viel Vertrauen so gegen Leute, die das nicht als normal sehen. Ja, und es erfordert auch viel Vertrauen ja in die Leute, die dich als normal sehen. Die ist nicht als normal. Ja, das ist eine interessante Funktion. Also wie so musst du, oder was vertraust du denen oder was traust du den Leuten zu, die das ja eigentlich nicht als ja, überhaupt Verständnis oder graue Aufmerksamkeit, Leute. Also du vertraust darauf, dass die Leute offen sind und dass du, dass sie die auch zuhören, wenn du mit ihnen in Kontakt treten möchtest. Ja. Ja, dass sie sich ändern können und wollen, irgendwie innerlich. Und dass sie im Endeffekt ja deine Macht auch anerkennen, oder? Ja. Das ist ja schon auch notwendig. Ja. Könnt ihr sagen, keine Ahnung, was du mir erzählen willst. Und dann wäre deine Macht dahin. Ja. Drastisch. Ich glaube, das passiert ziemlich häufig auch im Kontext mit Behinderung, oder? Wie? Genau. Dass sich das Menschen, die bei jemandem eine Behinderung erkennen, sagen, ja, ich weiß schon, was du sagen willst, oder eben nicht anerkennen, dass das Gegenüber vielleicht auch was äußern möchte oder was kann, oder also, weil ich hätte ja auch sagen können, okay, ich lass mir hier von einem Assistenten von dir einfach was über dich erzählen, so. Inklusive Arbeitsweise. Ja, absolut inklusiv. Und dann weiß ich ja was. Ne, so, dann würde ich ja aber deine eigene Macht, das, was du ja sozusagen auch erarbeitet hast, überhaupt gar nicht anerkennen. Ja. Du glaubst davon, das ist nämlich auch gerade letztens erst gekommen, aber ich habe das Gefühl, dass man sich Macht gar nicht wirklich aneignen kann, sondern dass man Macht immer nur vergibt. Und wenn das ein grundlegendes Prinzip wäre, wäre das super interessant für mich, dann könnte man prinzipiell immer nur an seinem eigenen Potenzial arbeiten, damit man andere Leute Macht oder eine andere Dinge Macht anzieht, um für sich die vermitteln zu können. Geil. Das würde, glaube ich, sehr viel mit der Antwort machen. Geil. Auch so. Also man kann sich Macht nicht immer aneignen, aber man kann sie sich bedingt aneignen. Man kann was dafür tun, dass Macht zu einem kommt. Aber man, in meiner gerade Theorie, die ich irgendwie versuche rauszufinden, kann man sich Macht per se, es gibt keine Möglichkeit, auf Macht direkt einzuwirken, sondern sie immer nur vermittelt zu bekommen. Ja. Und immer nur indirekt quasi einzuwirken. Ja. Also mit dem, wie du es gesagt hast. Denn jede Machtaneignung hat auch ihre Grenzen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, naja, aber mit Geld regiert die Welt, mit Geld kann ich mir alles kaufen und auch Macht kaufen. Es gibt immer die eine Person. Du hast es vorhin gesagt, mit dem Theaterstück ist genau das Thema. Es gibt immer die eine Person, die auch auf Geld nicht reagieren würde und sich eben nicht kaufen lässt und man keine Macht über die Person hat. Aber ich glaube, es macht den Unterschied, dass es mehr Leute gibt, die sich entmächtigen. Darum sage ich auch, wir machen ein Lied, alles machen wir selber. Mhm. Wenn eine Gesellschaft nicht so gut ist, dann ist die Gesellschaft nicht so gut, sondern jeder einzelne Mensch wollte Also, wenn Gesellschaft nicht funktioniert, dann liegt es nicht daran, dass die Gesellschaft zu alt ist, sondern dass jeder einzelne Mensch was ist. Soll, wenn die Gesellschaft nicht so gut ist, Was meinst du zum Beispiel, wenn Gesellschaft nicht so gut ist? Das ist erstmal sehr schwammig. unzufrieden sind, wenn die Individuen in der Gesellschaft. Ja, ein Lieg an. Geben die Individuen selber? Ja. Oh, bitte. Okay. Ja, das ist so krass. Okay. Das ist so krass. Ja, also. Dass es sozusagen an uns selber liegt. Ja. Ja. Wenn wir unzufrieden sind mit der Gesellschaft, liegt es an uns. Wir mega. Ein Lied um selber an. Wir lügen eigentlich uns selber an. Wir meckern uns selber an. Wir sind dann immer nur aufgrund unserer eigenen Inkompetenz. Also ja. weil wir selber auch nicht mutig genug sind. Ja, weil wir nicht neue langsam. Weil wir nicht neue Sachen machen? Ja. Genau, den Punkt hatten wir vorhin, dass wir auch neue Sachen machen müssen, wenn wir unzufrieden sind. Ja, darum der Herzog ist mein Umkreis bisschen zu verändern damit der Umfeld. Das Umfeld, oder? Ja. Also du versuchst dein Umfeld zu verändern, um mehr Resonanz zu kriegen und dass die Person auch vielleicht sogar weiter. Um mehr gute Sorgen. Ja. Um mehr? Damit es ihm gut geht. Ja, gut. Ja. Aha. Deswegen auch der Wunsch, Leute zu sensibilisieren und zur Selbstreflexion anzuregen. Denn du kannst nicht auf die Leute einwirken, sondern sie müssen selber ihre Unzufriedenheit feststellen, damit sie sagen, hey, muss ich ja was verändern. Und du kannst sie nur sensibilisieren, denn du kannst es ihnen nicht auferlegen, dass sie das ändern. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ja. Das freut mich sehr. Das ist mein Ziel. Cool. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes Abschlussplädoyer, zu sagen, liebe Leute, liebe Zuhörer, wenn ihr unzufrieden seid, dann nehmt es in die Hand und versucht, etwas zu ändern. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war ein ganz tolles Gespräch. Das hat mich sehr gefreut, mit euch, mit dir vor allen Dingen, Tom, über Macht zu reden. Danke. Ich habe sehr viel gelernt und sehr viel verstanden heute. Und möchte dich jetzt noch fragen, möchtest du noch irgendetwas sagen oder den Zuhörern mitteilen? Ja, wenn ihr was wissen müsst, folgt ihr mir immer an Reise. Also wenn ihr etwas wissen wollt, dann können die Zuhörer dich immer ansprechen. Ja. Meinst du mit dem Ansprechen vielleicht noch abschließend, dass sie dich auch auf der Straße ansprechen sollen? Ja. Oh, ja. Das heißt, wenn sie einen hübschen jungen Mann sehen im Rollstuhl mit einer wilden Iro-Frisur und einem hübschen lockigen Zopf, dann sprechen sie ihn an, stellen sie Fragen. Ja. Uga auf Webseite bei Quabis. Oder auf der Seite von Quabis. Ja. Genau. Bist du auch per E-Mail zu erreichen. Ja. Wunderbar. Dann herzlichen Dank. Das war's schon wieder mit der Sendung Wenn behindert normal wird, warum es keinen Unterschied braucht. Die nächste Sendung läuft am 1.5. um 15 Uhr. Ich freue mich wieder, wenn Sie einschalten und bis dahin alles Gute. Wir könnten alle gleich sein. is something you can feel. Yeah, that's what life is for.